Regen in der Nacht erscheint im Licht der Stadt. Wie Funken im Flug. Und dann seh ich dich, ein trauriges Gesicht. Sind das Regentropfen oder hast du geweint? Die Erinnerung, ein Folterknecht auf Zeit, schlägt zu. Und ich bleibe stehen, mein Blick sucht nach dem Grund der Isolation. Doch das Bild verschwindet im nassen Fensterglas. Und dein Blick geht durch mich durch und schweigt. Was hat dich dazu gebracht, die Freude zu verlieren? Großstadt-Astronaut, endlos weit entfernt, wann kommst du zurück? Das Glas beschlägt, dein Bild, es schwindet schnell. Barrieren entstehen, ich verweile noch und trag dein Bild in mir. Vielleicht kannst du mich hier ja noch sehen. Du bist nicht allein in dieser tristen Welt. Großstadt-Astronaut, endlos weit entfernt, wann kommst du zurück? Setze deinen Kurs, das Leben.